in froher Pein die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah ihre süße Ruhe des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser Hände, so dacht ich nicht gebricht, so fängt ihr die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt ihr die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe und ich's gedacht. So zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran. Und ich mit regem Blute sah die Betrogene an. Und ich mit regem Blute sah die Betrogene an.